braucht es noch erwähnt zu werden, dass dieser Brief wohl in die Versenkung eines vorzimmerlichen Papierkorbs verschwand, ohne je in die Hände des Adressaten gelangt zu sein, und dass demnach nicht einmal die konventionelle Abfertigung der Adjutantur dem Verfasser, der dies Schreiben an das große Hauptquartier gerichtet hatte, sein Eintreffen bestätigte? Ein höchst bezeichnendes Verlagsangebot geschah ihm von Seiten eines sogenannten Hofbuchhändlers, der, scheinbar preußisch-militärischer Gesinnung voll, doch aber Zions geheimen Wünschen näher stand und steht, als es im Kriege jene Deutschen wohl ahnten, die in seinem Verlage Kriegsliteratur sorglos erscheinen ließen. Der Vorschlag, für die Druckkosten aufzukommen, bei einem Buche, mit dem bei einiger Propaganda ein großer Erfolg zu erzielen geradezu ein Kinderspiel sein musste, ließ in dem Verfasser zum ersten Male die Ahnung aufdämmern, welches Zions geheimste und schlaueste Kniffe zur Vernichtung eines gefährlichen Gegners seien. Heute aber weiß der Verfasser den Abgrund zwischen deutschem Geisteskampf und Zions Kniffen dahin aufs Deutlichste zu präzisieren, dass, während der Deutsche geistig Unerwünschtes ablehnt und ausschließt, Zion aufs Eifrigste beflissen ist, eine feindliche Geistesrichtung im eigenen, allerdings nicht als solchem vom Deutschen durchschauten Verlage erscheinen zu lassen. Und zu wiederholten Malen seither hat sich Zion in seltener Teilnahme und liebevollem Interesse um des Verfassers Geistesprodukte beworben, ein Verfahren, das in dem Augenblicke als der beste Kampf gegen einen Gegner verständlich wird, wo man einsehen lernt, dass sich nie besser und billiger ein Buch aufkaufen lässt, als wenn man es zu den Gestehungskosten von Haus aus in der Hand hat und so keinem Feinde bei solchem Vernichtungswerke etwas zu verdienen zu geben braucht. Außerdem kann man die Zusendung des Buches an Zeitungen und Zeitschriften, die Beschickung der Sortimenter, die Reklame und Propaganda in der richtigen Weise, das heißt nämlich ganz und gar nicht betreiben, ohne dass der arme, beschwindelte Autor von diesem einfachsten und billigsten Vernichtungswerke die geringste Ahnung hätte. Geht dann solch ein Werk schlecht und beklagt sich der Autor über die sonderbare Grabesruhe, die um sein Buch gebreitet liegt, dann kann mit einem scheinheiligen Bedauern von der fehlenden Aktualität, von dem mangelnden Interesse und der geringen Teilnahme des Publikums faseln, so ein Erfreuliches erreichend, einen verhassten Geist missgestimmt, verzagt und mutlos zu machen und seiner weiteren Entwicklung derart gar ein vorzeitiges Ende zu bereiten. All diese Dinge lernte der Verfasser ja späterhin unter dem famosen norddeutschen Direktor im Strache Verlag am eigenen Leibe kennen. Und wer etwa bezweifeln mag, dass dies alles volle Wirklichkeit ist, den verweisen wir auf die Aufmachung eben jenes Buches, wo auf den letzten zwei Seiten, als würde eine verschnitzte Judenvisage den Eingeweihten zublinzeln, tröstet euch ihr Brüder, der ist unschädlich gemacht und eingekreist. Zwei ausgesprochen freimaurerische Bücher, die rasch in den Verlag aufgenommen und bei Erscheinen des Buches lange noch nicht gedruckt waren, angezeigt sind. Deren eines aber ist von einer derart widerwärtigen jüdisch-kosmopolitischen Verdrehung und Geschwätzigkeit, dass es überhaupt nur begriffen werden kann, wenn man seine Ausführungen in alles verwischendem, mauschelndem Tone sich zu Gemüte führt, indes das andere eine höchst öde, blut- und leblose Abstraktion beinhaltet, der man deutlich die geschwinde Freimaurerarbeit auf Bestellung anmerkt. Obendrein aber konnte bei seinem Buche der Verfasser nicht durchsetzen, dass der Verlegername seiner früher erschienenen Bücher genannt werde, was nur deshalb ihm vorenthalten wurde, damit ja kein Leser imstande wäre, die früher erschienenen Bücher des Verfassers zu erwerben. Derart erbittert weist Zion bis ins Kleinste und Kleinlichste seinen Vernichtungskampf durchzuführen. Nun aber soll eines Mannes hier gedacht werden, der als Hochgrad Freimaurer, als Verfassung von Detektivromanen, als Reservehauptmann im preußischen Generalstabe und als Schilderer der deutschen Revolution nach mannigfaltigen Richtungen eine erwähnenswerte Rolle spielte. Herr Ferdinand Runkel, den die Freunde des Verfassers ihm mit diesem seinem Buche auf der Suche nach einem Verleger als den geeigneten Mann zu empfehlen gewusst hatten. Nach drei Richtungen aber ist das Auftreten dieses Mannes bedeutsam und aufschlussreich für Zions Geistigkeit und Kampfmethode. Zum Ersten ist es für den Hochgrad Freimaurer tief bedeutsam, dass er Detektivromane schreibt. Es kann nicht mit genug großem Nachdruck auf dies gar nicht zufällige Zusammentreffen hingewiesen werden. So ist denn auch Conan Doyle, Cohen David, nicht nur wie der genannte Verfasser von Detektivromanen, sondern auch, abermals analog dem genannten, Verfasser okkulter Romane und konnte so denn auch seine geheimsten Kenntnisse um das kommende Weltgeschehen, die er sich als 33. Hochgrad Freimaurer erworben hatte, in einem Unterseeboot-Romane, Die Gefahr für England, dies kommende prophetisch schildernd bekunden. Und während er in seinem Roman den Kriegsfeind spielte, wusste er gegen Deutschland als den Erzfeind aller humanitären Bestrebungen aufs Ingrimmigste zu hetzen. Eine völlig analoge und dem so ähnlich gearteten Engländer ähnliche Rolle spielt nun unser deutscher Hauptmann in und nach dem Weltkriege. Zum Verständnisse aber für diese seltsamen und scheinbar so fern voneinander abliegenden Gemeinsamkeiten mag es dienen, dass der Hochgrad Freimaurer gewohnt ist, Schicksale von Menschen, die ihm zur Behandlung überwiesen sind, mit eigener frecher Hand zu fabrizieren, sie in ein Netz von Geschehnissen und abkommandierten Mitspielern zu verwickeln, um sie das erleben und erleiden zu lassen, was etwa der Bund der Rache, also Kadosch-Ritter des 30. Grades, für sie als Strafe und Züchtigung ausgesonnen haben mag. Wer gewohnt ist, selbst herrlich mit Menschenschicksalen zu spielen, bei dem darf es nicht Wunder nehmen, wenn er in freien Stunden der Erholung diese seine derart erworbene Kunst und Weisheit nun auch in den Dienst der Unterhaltung eines sensationslustigen Publikums zu stellen vermag, er, dem geheim und unerkannt hingemordete Verbrecher, an Zions Allmacht alltägliches Operationsmaterial darstellen. In diesem Zusammenhange möchten wir als auf ein besonders lehrreiches Beispiel für diese Geistigkeit auf des Juden Fröschel zufälligerweise im Verlage Ed Strache erschienenen Roman »Der Schlüssel zur Macht« hinweisen. Nicht etwa wegen seines literarischen Wertes, sondern deshalb möchten wir die Literatur dieses Buches jedermann empfehlen, weil dieser Roman uns, aus der Judenschule schwatzend, enthüllt, wie man es macht, wenn es gilt, einen Widersacher zu vernichten. Es werden ganz einfach Menschen eines gut zusammengestellten Kreises derart geschickt gegeneinander verhetzt, dass des Einzelnen geplanten Vernichtung durch das gut ausgesonnene Spiel der Beteiligten erreicht wird, ohne dass der geheime Drahtzieher aus dem Dunkel hervorzutreten brauchte oder gar als der wahre Verbrecher und Anstifter jemals entlarvt werden könnte. Nach völlig analogem Verfahren psychagogischer Schlauheit werden Zions Schachpartien bis zur Mattsetzung der in Betracht kommenden Figur zu Ende gespielt, ohne dass der infernalische Schachspieler jemals gesehen oder gar entlarvt werden könnte. Aber Geduld, schon ersteht auf der anderen Seite des Schachbrettes der wissende Gegenspieler, der gewillt ist, dem verruchten Spiele mitsamt dem Spieler ein allzu spätes Ende zu bereiten.